Die Mafia-Familie Genovese. Die gesamte Geschichte der Mafia-Familie aus New York. Geschrieben von Mafia Library. Gesprochen von Thorsten Kreuzburg. Copyright 2024 bei Mafia Library. Production Copyright 2024 bei Mafia Library.